und ich geh meinen Weg. Ein Ding, keiner geht. Es ist für mich so, wie wenn du deinen kleinen Zeh jetzt bewegst. Es ist einfach nur easy. Leute heulen mir heute die Ohren voll. Ich guck, wie sie einfach drauf gehen. Wenn sie sie nicht aufraffen, sie mich dissen, kann ich mir guten Gewissen draufkacken. Ihr könnt euch aufmachen, neues Land zu forschen. Doch ich war schon da und hab die Welt abgeforstet. Boah, ist nicht alles easy, es ist nicht nur schön. Aber ich geb nicht auf, sowas nennt man Dose Pain. Ich und Rap sind wie Gott und Jesus, Blut und Wehen. Ich häng nachts in der Stadt ab wie Bruce Wayne. Mit dem dicken Bass, man. MP3, Radio und Flimmerkasten. Ficker, was denn? Mein Studio wird von der Steuer abgesetzt. Dirty Diamond, FALK, Upgrade Rap. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist alles eins. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist soft wie Beton. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist alles eins. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist soft wie Beton. Und das ist alles meins. Alles mir, alles meins. Rapper beiden Lines, denn jetzt haben sie alle keins. Und mir ist alles eins. Von mir aus könnt ihr viel reden, aber diesem Leben kein Ziel geben. Ich bin der Verführer, ich bin der Märtyrer. In meinem Abschiedsbrief steht, ich liebe euch alle, der Führer. Manche tun so, als wäre ich verrückt, wenn ich sage, Penner verhungern, nicht zu sterben vor Glück. Es ist sick, wenn ich rhyme, bleibt jeder von euch stehen. Ich schieße in die Menge, treffen 9 von 10, genieße diese Beats, die ich fabriziere. Werdet bespurt wie der schusslige Fakir. Ihr seid Schlusslicht hinter mir, Schlusslicht davon allen. Wenn der Schuss fallen tut, rennt ihr hinter mir her. Und so ist gut, wie gut, gut wie ein Tupac-Song. Ihr wisst, ey, mein Leben passt in einen Schuhkarton. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist alles eins. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist soft wie Beton. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist Upgrade Rap. Das hier ist alles eins.